eine Zeit, die man nie vergisst. Wir lernten uns kennen, tapfer in Stürme. Wir standen zusammen, felsenfest. Unvergänglich, die Tage mit euch waren wunderschön. Die Zeiten mit euch, das war das Beste. Die Jahre mit euch sollten niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Oktober 2003. Wir konnten es nicht glauben, unser Herz riss entzwei. Die Tränen liefen, wir zitterten vor Wut. Der Schmerz ist unbeschreiblich, er brennt sich ein wie Glut. Unvergänglich, die Tage mit euch waren wunderschön. Die Zeiten mit euch, das war das Beste. Die Jahre mit euch sollten niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Es ist jetzt schon 13 Jahre her. Der Schmerz und die Trauer zerfrisst uns so sehr. Bis heute können wir es nicht verstehen. Warum musstet ihr zwei so früh von uns gehen? Unvergänglich, die Tage mit euch waren wunderschön. Die Zeiten mit euch, das war das Beste. Die Jahre mit euch sollten niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Konnt's nicht begreifen, konntet's nicht verstehen. Ihr seid nicht mehr da, seht ein anderes Licht. Karl und Knappi, wir vergessen euch nicht. Unvergänglich, die Tage mit euch waren wunderschön. Die Zeiten mit euch, das war das Beste. Die Jahre mit euch sollten niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Niemals vergehen. Die Zeit mit euch schien unvergänglich. Die Tage mit euch waren wunderschön. Die Zeiten mit euch, das war das Beste. Die Jahre mit euch sollten niemals vergehen. Niemals vergehen.